den Gassen zählt es her. Rebellion, Rebellion, reißt die Schlange Blut vom Thron. Lass uns gehen, wer sich weggeht, der soll uns ergehen. Lass sie wehen, wir wollen die schwarzen Fahnen sehen. Es entflammt im blanken Meer, von Südtirol bis an das Meer. Der Marzähler ist ein kluges Gold, die deutsche Wut. Sturm und Streit, mögt der Kampf vor Last und Leid. Und den Mut, nichts hält das wilde Blut. Widerstand, mehr ganzes Land, die Balkane sind im Brand. Und das Neu, stehen wir in Nibelungen treu. Es entflammt im blanken Meer, von Südtirol bis an das Meer. Der Marzähler ist ein kluges Gold, die deutsche Wut. Schleifen den Zoll für den letzten erlösenden Stoß. Das Alte erlischt und das Neue erstrahlt. Gewaltig und rigoros, der Sturm brennt los. Seele, Eise, Glue, Gold, die deutsche Wut.